Mach mal Kontakt. Das ist gut, das ist gut. Schön. Neulich bin ich durch die Wüste gefahren. Der Sprit ging aus und ich kam nicht an. Ich suchte nach einem Wasserhahn und meine Füße wurden lahm. Neulich bin ich durch die Wüste gefahren. Schließlich erschreckte mich ein goldenes Lamm. Das Lamm kam heran und lächelte mich an. Ich merkte, das Lamm war zahm und freundete mich mit ihm an. Schließlich erschreckte mich ein goldenes Lamm. Schon Franco. VW Golf.